Hallo und herzlich willkommen zu Ach übrigens, der Form links und rechts von Ach. Wir kommen hier zu allem, zu dem wir sonst nicht kommen. Heute von, mit und durch Dominik. Sagt euch Charles Bear, fantastischer zweiter Vorname und Nachname Minz etwas? Charles Bear Minz. Bear Minz, Spare Minz. Nein, sagst du. Nein, das nein. Bear kannst du komplett stecken. Philipp, does it ring a bell? Charles Bear Minz. Also vielleicht irgendwie yeah. Charlie B. Nee. Charles. Charles Bear Minz ist am 5. November 1889 in Pennsylvania geboren worden und ist verstorben am 30. Dezember 1939 in New York City und war ein US-amerikanischer Filmproduzent. So. Er hat, ist tatsächlich zweimal für den Oscar nominiert worden in den 30er Jahren für Animationsfilme, animierte Kurzfilme. Wo du dir denkst so, what the fuck? Damals Animationsfilme? Kann es sein? So, aber ja, klar, ja, es gab quasi schon eine große Historie von Animationsfilmen zu der damaligen Zeit. So. Also zweimal nominiert für den Oscar. So, warum erzähle ich euch das? Sagt euch Oswald der lustige Hase was? Oswald the Lucky Rabbit im Englischen. Nein. Ja. Ich glaube, Philipp, wir haben das auch im Podcast schon mal gehabt, aber ich habe tatsächlich, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, um das nochmal explizit euch aufzutun, weil ich das absolut faszinierend finde, die kurze Geschichte von Oswald, dem lustigen Hasen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der besagte Charles Minz für die Universal, ich lese kurz vor, der Oswald, der lustige Hase, ist eine Zeichentrickfigur, die von Walt Disney und seinem Studio 1927 für die Universal Pictures Produzenten Charles Minz und George Winkler erfunden wurden. Die Figur ist der Vorläufer von Mickey Mouse. So, jetzt die Frage also an den es ist Philipp. Moment, es ist eine Auftragsarbeit, die Walt Disney ausgeführt hat. Walt Disney hat tatsächlich damals quasi für die Universal Pictures Produzenten gearbeitet und hat eben zusammen, also sie haben das zusammen im Endeffekt trotzdem gemacht, haben dann Oswald den Hasen entsteht. Und der hat dann so ein, zwei Filmchen, quasi Kurzfilme gemacht. Und ich weiß nicht, Philipp, ist ein typischer Fall von, du wirst wahrscheinlich alles wieder wissen, wenn ich dich jetzt frage. Deswegen weiß ich nicht, ob es so gut ist, dich jetzt was dazu sagen. Ich frage dich deswegen nur, wie viel Wissen darüber hast du denn? Also ich vermute, 7. Staffel, 18. Folge von den Simpsons. Nein. Spielt das Ganze eigentlich schon mal an oder ab. Okay. Weil da gibt es ja alles einen unter prekären Situationen lebenden Mann, der irgendwie den so ein paar Kids dann zeigt, so, guck mal, ich habe früher so einen Film gemacht und das ist einfach der Vorläufer von Itchy and Scratchy, also der Tom and Jerry Parodie im Simpsons-Universum. Und dann versuchen sie halt damit eine Klage gegen Disney anzugehen. Mhm. Und ich vermute, dass das sich jetzt auf die Sache hier bezieht, dass das der Originalstoff dazu ist. Du weißt nicht mehr dazu? Nee. Okay, also ich kann über die Folge ganz viel erzählen, aber über ich werde mich wesentlich kürzer halten und empfehle, euch einzulesen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, aber tatsächlich die grundlegenden Dinge, die mich so fasziniert haben, würde ich euch jetzt gerne mitgeben wollen. Ist auf jeden Fall so, dass in den 30er Jahren haben die innerhalb von zwei Jahren haben die knapp 30 Kurzfilme produziert und gemäß der damals gängigen Praxis lagen die Rechte an der Figur jedoch nicht bei Walt Disney, sondern bei den Universal Studios. Also Oswald, der lustige Hase, quasi damals, stellt euch eine Welt vor, wo es Mickey Mouse noch nicht gibt. Witzig übrigens, dass sie explizit irgendwie die Aufgabe war, bitte eine Katze, weil scheinbar waren alle Comicfiguren damals der damaligen Zeit in den 20er Jahren Katzen, aber zum ersten Mal ein Hase, total spektakulär. Auf jeden Fall. Der Erfolg der Figur führte dazu, dass Disney sein Team stückweise vergrößern und die Animationsqualität stetig verbessern konnte. Nee, ich glaube, das Verhältnis, das von Felix the Cat war ja ein Riesending und der ist ja noch älter. Ja. Genau, Felix the Cat. Ich habe jetzt leider nicht, was für Katzen es noch gab, aber Felix the Cat ist über eine Katze, die es damals gab. Auch tatsächlich Charaktere muss man der Mickey Maus quasi zugute halten, die jetzt dann später erst erfunden wird, aber die halt irgendwie über all die fast knapp 100 Jahre immer noch man kennt. Ich glaube, Felix the Cat ist was ein bisschen untergegangen ist unterdessen. Ja. Aber da gab es so ein paar Computerspiele und so Kram und auch so ein Revival nochmal zu sehen. Ja, gut, im Vergleich zu Mickey Maus ist natürlich alles winzig. Auf jeden Fall, ich habe es schon gesagt, so Disney arbeitet für die Universal Studios und so weiter und so fort, kann die Animationsqualität stetig verbessern. Das Verhältnis zu diesem Minz, den ich euch anfänglich aber gesagt habe, war jedoch so angespannt und dass tatsächlich das Minz hinterm Rücken Mitarbeiter für ein eigenes Studio abgeworben hat, so hinter Disneys nicht hinter Disney, sondern hinter dem Kooperationspartner. Als im Frühjahr 1928 mit Minz einen neuen Vertrag mit höherem Budget aushandeln sollte, stellte diese im Gegenzug mit Verweis auf die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage drastische Kürzungen in Aussicht. Disney ging auf das deutlich niedrige Angebot nicht ein und beendete die Zusammenarbeit mit Minz. Damit gab er praktisch die von ihm erschaffene Figur auf, während ein Teil seiner ehemaligen Angestellten, darunter die Animateure Hugh, schieß mich tot, und so weiter und so fort, das ist uninteressant. Das ist ein interessanter Name. Fortan für Minz arbeiteten. So. Disney und Iwerks begannen ihrerseits mit der Entwicklung von Mickey Maus, die zur weltweit bekannten Zeichentrickfigur avancieren sollte. Es ist tatsächlich so, dass Mickey Maus nur entstanden ist, weil quasi Minz und Disney sich verstritten haben über Qualität und über einen Vertrag und dass quasi die Mickey Maus, die extrem ähnlich aussieht wie Oswald the Lucky Rabbit, damals quasi deswegen entstanden ist. So. Und das ist genau das, was du bei den Simpsons auch ansprichst, dass quasi dann man draufkommt, dass das eine schon wesentlich früher da ist. In dem konkreten Fall ist es kein Geheimnis, dass es schon wesentlich früher da war. Aber wie ihr beide beweist, niemand kennt Oswald den lustigen Hasen unterdessen. Wie komme ich da drauf? Ich habe letztes Jahr im Sommerurlaub ein Buch gelesen. Und zwar habe ich ein Buch gelesen über die Entwicklung von Computerspielen von dem ehemaligen Kotaku-Redakteur Jason Schreier. Und der Jason Schreier hat unter anderem ein Kapitel in seinem Buch gehabt, das ging darum, über Epic Mickey. Wer von euch beiden kennt Epic Mickey noch? Ja, da irgendwas klingelt. Ja, Philipp? Nicht gespielt. Ein Epic Mickey ist ein Spiel, was exklusiv damals der erste Teil auf der Wii rausgekommen ist. Also nicht Wii U, auch nicht Switch, sondern die Wii. Ja, ja. Die, im Jahr die 2010. Ich überlege gerade, ob ich das besessen habe sogar. Ist schon so lange her. Das wäre doch die Idee, dass man dann den Controller so schwingt und im Spiel Mickey Mouse so eine Ding hat, einen großen Pinsel. Das stimmt, glaube ich, ja. Da hast du recht. Dieses Spiel ist im Jahr 2010 quasi herausgekommen von Disney gepublished. Also Disney hat damals versucht, quasi in den Computerspielebereich auch einzudringen. Mal wieder. Und haben dann quasi sehr, sehr viel Geld investiert, um ein AAA, wie man so schön sagt, Spiel um Mickey Maus zu kreieren. Und weiß einer, oder der Jürgen, wenn er sich anstrengt, weiß er es noch aus seiner Redakteurszeit, vielleicht fällt es dem Philipp auch ein, aber wisst ihr, wer dieses Spiel geleitet hat? Wer quasi der Director von diesem Spiel war? Gar keine Ahnung. Epic Mickey? Ja. Also wenn du es nicht weißt, kannst du niemals drauf kommen. Ja, das ist aber, also andersrum, es ist halt sehr aus der Zeit, wo ich, also ich interessiere mich ja vor allem heute viel für Sachen und habe früher viel Videozeitschriften gelesen. Das ist halt zu einem Zeitpunkt, wo ich das dann schon alles nicht mehr so verfolgt und gelesen habe. Ich garantiere dir, dass du weißt. Ich garantiere dir, dass du denjenigen jetzt kennen wirst. Mhm. Warren Spector. Ja. Aha. Ja. Der unter anderem für System Shock zuständig war, der für Deus Ex zuständig war, der Ultima Underworld mitgemacht hat, der hat produced unter anderem Wing Commander, Ultima, hat die Thief-Reihe zum Beispiel erfunden. Also ein extrem profilierter Videospieldesigner in den 90er Jahren. So. Und die damals hat Disney quasi dann versucht, quasi diese Computerspiele zum Laufen zu bringen und hat quasi den abgeworben mit einer Vision, dass sie ein richtig geiles Mickey-Maus-Spiel machen. So. Jetzt finde ich an sich schon mal absolut spektakulär, weil ich glaube, das ist den wenigsten klar, dass Warren Spector ein Mickey-Maus-Spiel exklusiv für die Wii gemacht hat. Warum genau erzähle ich euch das jetzt, wenn es eigentlich um Oswald den lustigen Hasen geht? Ich lese auf jeden Fall im schönen Niederlanden dieses Kapitel und ist an sich das Buch, kann ich gerne nochmal rausholen, wie der Titel genau heißt, aber super empfehlenswert, wer sich für Computerspielentwicklung interessiert. Aber das Krasseste ist, und das ist eigentlich der Clou dessen, was ich euch mitgeben wollte, die Rechte für Oswald den Hasen waren ja nicht mehr bei Disney. Die sind ja quasi abgegeben worden. Und es ist aber tatsächlich so, dass in dem Epic Mickey Spiel von 2010 der Antagonist des Spiels, also der Gegenspieler von Mickey Maus, Oswald der lustige Hase ist. Nein, wie großartig. Also wirklich großartig, der bis dato ungefähr roughly 80 Jahre in der Versenkung war. Also tatsächlich da nichts passiert ist mit dieser Marke oder zu vernachlässigen, sagen wir es mal so. Warum genau war der jetzt auf einmal wieder bei Disney? Und das ist the most batshit crazy thing I've ever heard. Und ich bin tatsächlich neulich in Sachen Rechte zumindest, ich bin drauf gekommen, weil wir in der Ach-Folge, in der langen, das Thema Patente hatten. Philipp, du hast gemeint, dass diese großen Firmen sich quasi mit Patenten und Rechten gegenseitig in Schach halten. Ja. Es ist tatsächlich so, dass 2006 Disney sich die Rechte zurückgeholt hat und im Wesentlichen haben sie die Rechte quasi eingetauscht gegen den Typen, Al Michaels heißt der. Das ist einer der bekanntesten Sportkommentatoren in den USA und haben den quasi eingetauscht gegen die Rechte zu Oswald, den lustigen Hasen yeah. und ein paar andere Rechte. Aber andersrum hat also, die nicht vielleicht auch das aus dem Schachzug rausgemacht, so ein, damit der keine mehr klagt, jetzt ist Schluss, das kommt ins Haus und fertig? Nee, das war alles schon längst abgeschlossen. Okay. So. Aber also ich bin ja ein großer US-Sport-Fan und ich kenne Al Michaels und tatsächlich finde ich das unfassbar, dass die dann quasi die Rechte sich von Universal zurückgeholt haben im Tausch. Also es ist so, dass ESPN, der Sportsender, gehört ja auch zu Disney, was man vielleicht auch nicht unbedingt weiß. Und sie haben quasi einen Menschen, die Arbeitskraft eines Menschen gegen die Rechte an einen 80 Jahre alten Cartoon-Hasen getauscht. So, also wie gesagt, so diejenigen, die Story kennen, es sind noch ein, zwei andere Sachen mitgetauscht worden, aber das waren die wesentlichen Inhalte. Ja, und das ist ja, glaube ich, das würde mich wirklich mal tiefer interessieren, wie diese Tauschgeschäfte da an der Stelle ja ausgehen, weil das ist ja gang und gäbe, dass so Lizenzen irgendwie hin und her wandern und ich glaube, dass es auch gang und gäbe ist, das ist jetzt aber echt so ein bisschen Spekulation und das würde ich gerne mal genauer wissen, dass man da auch immer so Pakete und komische Schweinedeals macht, ja, und dann sagt so, wenn du jetzt das nimmst hier, dann gebe ich dir noch das und das und so wie man früher am Schulhof halt irgendwelche Hanuta-Aufkleber getauscht hat, ja. Ich habe einen Rudi Völler und dafür gibst du mir jetzt hier einen Summer und jetzt einen Kingsmann. Jetzt aber wirklich ohne Witz, warum, ich habe jetzt auch gerade gedacht, jetzt fange ich an, auf einzusteigen mit, ich habe einen Rudi Völler, warum zum Henker geht sofort unser Hirn zu Rudi Völler? Ja, weil ich seit also Rudi Völler keine Fußballspieler mehr in meinen Hirn gelassen habe. Das ist wahrscheinlich hab. Genau die gleiche Erklärung bei mir, sehr gut. Also tatsächlich ist es so, dass unterdessen jetzt Disney einiges macht mit Oswald. Also der kann einem jetzt über den Weg laufen. Also ich habe gerade, wenn ihr euch den englischsprachigen Wikipedia-Artikel anschaut, seit 2010 ist also peu à peu immer mehr passiert. Und zum Beispiel kann man ihn sehen im Disney World und dergleichen. Sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt. Aber ich fand es absolut spektakulär. Also ich habe auch einen Artikel von der BBC zum Beispiel, der heißt Could Oswald the Lucky Rabbit have been bigger than Mickey? Wenn jemand Interesse hat, kann ich den gerne nochmal auf Social posten oder individuell. Aber ultra interessant einfach so. A, wie die Geschichte hätte laufen können, so, weil vielleicht Oswald sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus wie Mickey Mouse so. Wie wenn es damals anders gelaufen wäre und dann diese ganze rechte Swap-Geschichte und so weiter und so fort mit der Kirsche auf dem Eis, Warren Spector, der ein Computerspiel mit dem Antagonisten macht, der eigentlich der Vorgänger war. Das fand ich absolut spektakulär. Aber es gibt Was wolltest du noch sagen, Philipp? Ja, aber es gibt jetzt kein Eingeständnis, nenne ich jetzt mal, dass es heißt, eigentlich war schon zuerst da, ne? Nö, ich glaube, die stehen einfach jetzt komplett zu Mickey Mouse so. Ja. Und ich glaube, wenn jemand fragt, dann geben sie es schon zu, dass das zuerst da war. Aber es wird ja, also wenn du eine Figur im Disney World bist und da rumstehst und irgendwie Gäste begrüßt, dann fragt ja niemand, ob Mickey Mouse früher da war. Weißt du? Ja, ja. Also die allerwenigsten, also ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie, wenn jetzt wieder die Nazi-Vergangenheit von irgendeiner Firma rauskommt, dass dann auf einmal ein Pressestatement kommt, sondern es ist ja nichts Schlimmes in sich. So. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie Oswald Persönlichkeitsrechte hat, die verletzt wurden und dass die Nachfolger klagen, es ist halt ein fiktiver Charakter. Weißt du? So, der damals von Disney kam und der jetzt wieder bei Disney ist. Aber fand ich auf jeden Fall super spektakulär. Aufruf an die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr auch nur annähernd ähnliche Traits in der Geschichte der Menschheit kennt, dann lasst mich das wissen, weil also Comic-Hasen gegen Sportmoderatoren, also dafür lebe ich. Naja, wir hatten ja hier schon Pepsi gegen Kriegsflotten. Ja, das ist auch einigermaßen gut so. War das alles mit der Erfindung des Hasen, war das bevor oder nachdem Disney Lemminge vor den Klippen geschubst hat? Das weiß ich nicht. Ich kann es gerne recherchieren. Das würde mich interessieren, an welchem Punkt seiner Karriere er damit angefangen hat. Das würde mich interessieren. Okay. Aber ja, das war ja alles noch schwarz-weiß, weil ich vermute, es war davor. Ja. So viele Fragen. Das war's, das wollte ich euch mitgeben. Schön. Eine sehr schöne Geschichte, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich danke euch für eure Zeit. Na dann, bis zum nächsten Mal und gute Nacht, Josh. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüssi.